Warum streitet man sich über Kopftücher? Der Koran ist für die gläubigen Muslime auf der Welt außerordentlich wichtig. Viele Kinder müssen ihn in den Koranschulen von vorn bis hinten auswendig lernen, obwohl er viele tausend Verse zählt. Und weil Allah nach Ansicht der Muslime Arabisch spricht, müssen die Kinder die Koranverse sogar in Arabisch lernen, auch wenn sie selbst kein Arabisch verstehen. Die Muslime in aller Welt berufen sich auf den Koran. Allerdings sind sie nicht immer einer Meinung über seine Bedeutung. Im Koran steht zum Beispiel, dass eine Frau etwas von ihrem Gewand überziehen soll, wenn sie ausgeht. Im Koran steht nichts von einem Kopftuch oder gar von einer kompletten Gesichtsverhüllung, wie es in Afghanistan vorgeschrieben war. Trotzdem gibt es wegen des Kopftuchs der Musliminnen viele